Überschätzung ist ihr Appetit auch immer wesentlich größer gewesen als der Raum, in dem sie diesen Appetit hätten verdauen können. Wenn man mit einem Polen zusammen am Tisch gegessen hat, dann musste man ja oft weggucken, weil man das nicht mit ansehen konnte, wie gegessen wurde. Und wenn man an einer polnisch gedeckten Tafel saß, dann wurde auf Deutsch gesagt nicht gegessen, sondern dann wurde gefressen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ebenso wie der einzelne Pole nicht gegessen hat, sondern gefressen hat, so wollte auch der politische Führer nicht anständig, wie es sich gehörte, im Rahmen des polnischen Staates das essen, was ihm zukam, sondern er wollte sich befressen. So weit befressen, bis er Magenschmerzen bekam. Die haben sie ja noch gründlich bekommen. Ihre Kultur, die sie haben, die gehört nicht nach Europa. Diese Kultur ist slawisch, die lehnen wir ab. Ebenso persönlich wie politisch. Die innere Haltung, die charakterliche Haltung ist nicht europäisch, sondern sie ist slawisch. Damit lehnen wir sie auch ab.